To speak a little bit on compassion. Ich möchte ein bisschen sprechen über dieses herzliche Erbarmen, dieses Mitgefühl. Father, we pray that you just bless these short words. Vater, ich bitte dich, dass du einfach diese kurzen Worte segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Compassion is feeling the pain of someone else. Dieses herzliche Mitgefühl bedeutet einfach, das Leid eines anderen in sich zu spüren. And doing something about it. Aber nicht nur das, sondern auch etwas dann zu tun. Compassion is sympathy in action. Mitgefühl ist einfach eine Sympathie, die dann sich auch in Bewegung setzt. Like we can sympathize with many people. Wir können Mitleid haben mit vielen Menschen. We can see a poor man on the street and have sympathy. Wir können einen Armen vielleicht auf der Straße sehen und dann haben wir vielleicht ein Mitleid mit ihm. But it does nothing for him until it becomes compassion. Aber das tut ihm nichts Gutes, solange es nicht wirklich zu diesem Mitgefühl wird, was handelt. And one day we're going to stand and we're going to see the Lord. Eines Tages werden wir stehen vor dem Herrn und wir werden ihn sehen. The millions and billions of people there. Und wir werden Milliarden von Menschen and sehen. And eventually we'll get to know all of them. Schließlich werden wir sie alle kennenlernen. And we'll hear all of their stories. Und wir werden ihre Geschichten hören. It's nice to meet you. What's your name? Schön, dass du da bist. Wie heißt du? Where'd you come from? Woher kommst du? Oh, I came from Africa about the year 2000. Kam aus Afrika, das war so um das Jahr 2000 rum. Wow, tell me your story. Erzähl mir deine Geschichte. It was just a short story. I mean, naja, das war eine kurze Geschichte. Well, nur. Tell me. Erzähl. You wouldn't want to know. Na, warum möchtest du nicht well, wissen? Tell me. Na, erzähl. I starved to death when I was 4. Ich bin zu Tode einfach verhungert. Just a short story. Hier war. Where did you live? Wo hast du gelebt? About the same time. Das war, glaube ich, die gleiche Zeit. You don't want to know my story. Du möchtest von mir nichts hören. Nein. Tell me. Bitte erzähl mir. I lived in a place called Vienna. You don't probably know about that. Ich habe in einer Stadt gelebt, die hat Wien geheißen. We're going to meet all these people. Und wir werden all die Leute treffen. And there's a promise in 2 Corinthians chapter 9, verse 7 and 8. Da gibt es eine Verheißung im 2. Korinther Kapitel 9, Vers 7 und 8. That God says he is ready to supply us. Dass Gott sagt, er ist bereit, einfach uns mit allem zu versorgen. He is ready to supply us to be generous. Uns mit dem zu versorgen, was wir brauchen, um großzügig zu sein. And I'll bet there's not going to be very many people outside of someone like Mother Teresa who really push that verse to the max. Und ich nehme an, dass es nur ganz wenige Menschen in der Geschichte gegeben hat, außer vielleicht Mutter Teresa, die diesen Vers bis zum Äußersten genutzt haben. I said to my wife on the way home this morning, I said, let's really purpose to push this thing further. Ich habe zu meiner Frau gesagt heute früh, nachdem wir vom Gottesdienst kamen, lass uns wirklich diesen Vers einfach für uns nutzen und da einfach bis zum Äußersten gehen. We live in the most wonderful city in all the world. Wir leben in der wunderbarsten Stadt in der ganzen Welt. We live in one of the most richest countries in the world. Wir leben in einer der reichsten Länder der ganzen Welt. And some of the things that we think that hinder us being compassionate. Und wenn man so ein paar Dinge denkt, die uns vielleicht daran hindern könnten, wirklich dieses herzliche Erbarmen, dieses Mitgefühl zu zeigen. I have enough of my own pain. Sind zum Beispiel solche. Naja, mein eigenes Leid ist mir schon genug. I cannot endure the pain of another. Ich kann nicht auch noch das Leid von jemand anderen aushalten. We've all heard of Johnny Erickson, right? Wir haben alle von der Joni gehört. She has a broken neck. She's in the wheelchair. Sie hat ein gebrochenes Rückgrat. Sie ist im Rollstuhl. She's a Christian speaker. Sie ist eine christliche Sprecherin. And she was in Vienna a number of years ago. Sie war vor einigen Jahren war sie in Wien. We went to see her. Wir sind dorthin, um sie zu sehen. To hear her speak. Zu hören, wie sie spricht. And after everyone left, I told our group, just stick around. She's going to come out from behind. Nachdem alle anderen weg waren, habe ich unserer Gruppe gesagt, schau mal, die muss hinter irgendwo rauskommen. She went in, she's gonna come out. Somewhere. Also wenn sie reingegangen ist, muss sie auch rauskommen. So we waited 20 minutes and sure enough, after everyone was gone, she came out. So haben wir 20 Minuten gewartet und na klar, nach 20 Minuten kam sie tatsächlich raus. And I had a lady who was dying of cancer. Und bei mir war eine Frau, die am Sterben war, and we am Krebs. Put them together for a few minutes. Und wir haben sie zusammengebracht für ein paar Minuten. And Johnny said to her, I want you to do three things. Und Johnny sagte nur, ich möchte, dass du drei Dinge tust. Every morning when you get up, erstens, jeden Morgen, wenn du aufstehst, I want you to thank God for three things. Danke Gott für drei Dinge. Number two, Punkt zwei, I want you to spend 10 minutes a day with God. Verbringe einfach nur 10 Minuten mindestens jeden Tag mit Gott. Number three, I want you to go to the hospital. Und Punkt drei, Ich möchte, dass du ins Spital gehst. And I want you to minister to people who are more sick than you. Und ich möchte, dass du Menschen dienst, denen es schlechter geht als dir. When we serve someone, our pain somehow just goes. Wenn wir jemanden dienen, ist plötzlich einfach unser eigenes Leid, unser Schmerz weg. We might say, they probably deserve it. Vielleicht würden wir sagen, naja, vielleicht verdienen sie es ja. Or their parents. Oder ihre Eltern. Or the government. Oder die Regierung. Well, it's not my problem. Das ist doch nicht mein Problem, das ist ihr Problem. But it doesn't matter how they got into the situation. Das spielt doch keine Rolle, wie da jemand in die Situation hineingekommen ist. All of us deserved eternal separation from the Lord. Wir alle hätten ewige Trennung vom Herrn verdient. And Jesus gave his life. Und doch gab Jesus sein Leben. For us while we were yet sinners. Für uns, als wir noch Sünder waren. Someone might say, someone else will help them. Vielleicht sagt jemand, naja, jemand anders kann doch helfen. But if everybody says that, aber wenn das alle sagen, nobody will help them. Dann wird niemand helfen. I can't help everyone. Ich kann doch nicht allen helfen. We know, but we can help someone. Wissen wir, aber wir können doch jemandem helfen. What does it matter, or what does it make a difference if I, let's say this, what difference does it make to help one? Was für einen Unterschied macht es denn, wenn man einem hilft? It would make a big difference if that one was you. Es macht einen riesen Unterschied, wenn du vielleicht die Person bist. I won't have enough for myself. Ich werde dann nicht genug haben für mich. But God promises he will supply. Aber Gott verspricht doch, dass er versorgen wird. So if you want to step out in faith, really write this down. Wenn du wirklich im Glauben da diesen Schritt heraus machen möchtest. Take the verse and paste it somewhere. Nimm dir diesen Vers und dann schreib ihn dir irgendwo hin. Say, God, I want to help this person. I want to help somebody. I don't think I can make it. Gott, ich möchte eigentlich jemandem helfen, aber irgendwie denke ich, das passt dann alles nicht mehr. But you promised that you would supply. Aber hast du nicht versprochen, dass du uns versorgen and wirst? I'm gonna track my finances. Ich werde jetzt schauen, einmal genau gucken, wie meine Finanzen and sich I'm gonna entwickeln. See how you supply. Und dann werde ich doch sicherlich auch sehen können, you have wie to be, du mich versorgst. Be exact here and watch how God supplies. Und dann müssen wir genau sein, dass wir wirklich sehen, wie Gott da die Versorgung gibt. If you're just kind of sloppy with your finances, you'll never see the increase of God. Wenn du da so ein bisschen eher ein finanzielles Durcheinander hast, dann wirst du vielleicht nicht erkennen, wie Gott dir diesen Zuwachs schenkt. I might be taken advantage of. Vielleicht werde ich nur ausgenutzt. I mean, maybe the kid will never be thankful. Vielleicht wird die Person, so ein Junge, maybe, nie dankbar sein. It doesn't matter. Spielt eigentlich keine Rolle. We'll always be taken advantage of. Denn wir werden irgendwie immer ausgenutzt werden. Don't we take advantage of God? Haben wir nicht Gott ausgenutzt? But his mercies are new every morning. Und doch sind seine Barmherzigkeiten neu jeden Morgen. But maybe, just maybe, aber vielleicht you won't be taken advantage of. Vielleicht wirst du nicht ausgenutzt. Maybe this kid that you're supporting, vielleicht ist diese Person, die du unterstützt, will become a leader. Jemand, der ein echter Leiter wird. And if we invest like this into these kids, und wenn wir in dieser Weise einfach in diese jungen Menschen investieren, it's been proven that these kind of kids are culture changers. Ist doch von ihnen bewiesen, dass diese jungen Menschen praktisch wirklich ihre Kultur verwandeln. These kids never forget this. Denn die vergessen das nie. I want us to think of two ways that we can be compassionate. Ich möchte, dass wir einmal an zwei Möglichkeiten denken, wie wir einfach dieses Erbarmen, dieses Mitgefühl zeigen können. We can give a little bit to a lot of people. Wir können ein wenig vielen Leuten geben. And we can give a lot to one. Aber wir können auch viel einer Person geben. And we should do them both. Und wir sollten das beides tun. We should always be giving a little bit to somebody, as many as we can. Immer ein klein wenig jemanden geben, so viel das möglich ist. Every time we go to the Billa, das heißt austeilen. Zum Beispiel, wenn wir zum Billa gehen. I always purpose to buy those people who are selling those magazines that nobody buys. Ich setze meine Absicht darauf, dass ich diesen Leuten, die zum Beispiel Zeitung verkaufen, die niemand haben möchte. I used to buy them a sandwich and a Coke or something. Dass ich einfach gesagt habe, Clement, den kann ich doch vielleicht ein Brot und irgendwie eine Cola kaufen. And slowly I'm buying them a bag of groceries. Und jetzt sehe ich mich aber, wie ich ihnen einfach eine ganze Tasche mit Lebensmitteln kaufe. Because as I go out of the Hofer or the Billa with a whole big wagon full of food. Denn wenn ich da rauskomme, meinen ganzen Einkaufswagen voll mit Essen habe, and I see this person there, und dann sehe ich diese Person I just dort, know that they are so poor. Dann weiß ich doch, dass sie so arm sind. And I can just look, I talk to them a little bit, and ich spreche mit ihnen ein wenig. And then I point to the Lord. Und dann zeige ich zum Herrn. Many of them are from Romania. Viele kommen aus Rumänien. And I just say, Dumnezeu este dragostea. Ich sage, Gott liebt dich. They smile. God is love. Yeah. And I just start giving them stuff that I bought for myself and putting in the bag and und so gebe ich ihnen Sachen, die ich für mich selbst gekauft habe, und ich gebe sie einfach da der Sache rein. Just a little bit that I can do for more. Und das ist einfach so ein bisschen, was vielleicht auch für mehrere Leute tun kann. When I was in Liberia, I was teaching this pastor's conference. Als ich in Liberia war, da gab es eine Pastorenkonferenz, wo ich lehrte. 42 pastors there from the jungle area. Da waren so 42 Pastoren, die aus diesen Dschungelgebieten kamen. And before the session started, I went down to this little grocery hut. Bevor ich da begonnen habe zu sprechen, ging ich da zu einem Lebensmittelladen. Das war so eine kleine Hütte. And it's just a little thing, the size. It was smaller than the drum box, the drum cage. So ein ganz kleines Ding. Der war auch kleiner als hier. Der Käfig für das Schlagzeug. I just walked in and looked around and I saw a Coke. Ich ging ein bisschen herum, drehte mich um und da war es, eine Cola. And this Coke was so old that it was like worn out. Und die Cola, die war schon so alt, die war schon richtig abgenutzt. I think they found it like in a World War II plane that crashed. Vielleicht haben sie das irgendwie bei einem Flugzeugabsturz gefunden im Zweiten Weltkrieg. So, es war zumindest die einzige, die sie hatten. I bought it for a dollar and I drank it. Ich habe gekauft für einen Dollar. It tasted fine, you know. Hat gut geschmeckt. Maybe a little bit flat, but vielleicht ein bisschen lau. It's still Coke. And aber so es war cool. I went to this pastor's thing and dann bin ich da hingegangen zu den Pastoren. I said, you know, if you were in the States, I'd buy you all a Coke. Also wisst ihr, wenn ihr jetzt irgendwie in den Vereinigten Staaten werdet, würde ich euch allen eine Cola kaufen. But since there's no Coke here, aber es gibt keine Cola hier. I'm just going to give you all a dollar. Aber ich kann euch vielleicht einen Dollar geben. And you can buy your own Coke. Dann könnt ihr euch selber eine Cola kaufen. And then I kind of winked at them. Ah, dann habe ich so ein bisschen ihnen zugezwinkert. Because I knew they weren't going to buy a Coke. Weil ich genau wusste, dass ich keine Cola davon kaufen. That was a half a day's pay. Denn das war ein halber Tageslohn. Because these guys work in the fields for $2 a day. Denn die arbeiten in den Feldern für $2 den Tag. $2 a day. $2. That's 1.5 Euro a day. Das ist 1,5 Euro als Tageslohn. A day. Das ist ihr Tageslohn. Not an hour, a day. Nicht ihr Stundenlohn. 1,5 Euro and ist ihr Tageslohn. It just put such a big smile on their face. Aber da kam so ein Lächeln auf ihre Gesichter. You can do a little bit for a lot. Man kann ein bisschen nehmen und es hat eine Wirkung für viele. And bring some joy and encouragement to them. Und es bringt ihnen Freude und es macht eine Ermutigung. But when we do a lot for someone, aber wenn wir viel für eine Person tun, it's life-changing. Ist es einfach lebensverändernd. And we see the story in Luke 10. Und wir sehen diese Geschichte in Lukas Kapitel 10. About the Good Samaritan. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. And it seems to be a true story. Und es erscheint eine wahre Geschichte zu sein. And you can imagine this guy, two religious people go down the road. Und man kann sich das so vorstellen, da sind zwei religiöse Leute, die gehen die Straße entlang. There's a Jewish guy who's been attacked and beaten and he's been stripped and robbed. Und an der Seite liegt ein Mann, er ist beraubt worden, man hat ihn Kleider zerrissen und man hat ihn geschlagen. And he's laying there and he's gonna die. Und da liegt er da, schwer verletzt und er wird sterben. And two religious people, they actually see him and they cross over to the other side of the street and they walk by him. Und da kommen diese beiden Religiösen vorbei, sie sehen ihn, wenden über auf die andere Straßenseite und gehen an ihm vorbei. Could have been for 100 reasons. Könnte aus hunderten von Gründen sein. They were afraid that the thieves were still there. Vielleicht hatten sie Angst, dass die Diebe immer noch da waren. They were on the praise team and they couldn't be late. Also vielleicht waren sie im Lobpreisteam und wollten nicht zu spät kommen. One of them was the preacher and he couldn't be late. Vielleicht war einer der Prediger und der wollte nicht spät zu spät They were sein. On their way home and the wife wanted them on time for dinner. Vielleicht sind sie auf dem Weg nach Hause und die Frau wollte, dass sie pünktlich sind. Just got the clothes out of the cleaners and didn't want to get them dirty. Vielleicht war die Kleidung gerade aus der Reinigung. Und sie wollten jetzt wieder dreckig wird. But a Samaritan comes. Und kommt ein Samariter and he vorbei. Sees him. Er sieht ihn. And it says that he felt compassion. Und da heißt es, dass er dieses Erbarmen in sich gefühlt hat. And then he did seven things. Und dann tat er sieben Dinge. He did seven things. Sieben Dinge tat er. He went over to him. Er ist rübergegangen zu ihm. And he bound his wounds. Er hat seine Wunden verbunden. And then he put oil on them and er hat sie wine. Mit Öl und mit Wein and then gereinigt. Then he put him on his donkey. Dann hat er ihn auf seinen Esel gelegt. And then he led him over to an inn. Und dann hat ihn hingeführt zu einer Herberge. Then he gave him to the innkeeper and he took care of him. Und er hat ihn einfach dem Mann, der die Herberge führte, übergeben, auf dass er sich um ihn kümmert. And then he vouched for him. Und dann hat er sogar noch eine Garantie für ihn abgegeben. He gave him 2 days' pay to the innkeeper. Und er hat dem Leiter der Herberge einfach 2 Tage. He said, if you need more, I'll be back. Sorge davon für ihn und wenn du mehr brauchst, ich werde wiederkommen. I'll pay it. Und dann werde ich zahlen. So, I just want to give 2 thoughts. Ich möchte euch einfach 2 Gedanken geben. Focus on one. Focus on somebody. Konzentriert euch auf eine Person. And follow through. Und geht da wirklich durch. It would be such a great habit of all of ours. Das wäre also eine großartige Gewohnheit, die wir uns einfach zulegen können. To be giving a little bit to a lot of people. Das ist einfach ein wenig so ausstreuen an viele Leute. Just a little bit here and there. Immer ein bisschen hier und da. But it would also be great to be focusing on somebody in great need and walking them right out of it. Und es wäre auch großartig, wenn wir uns konzentrieren auf eine Person, die in großer Not ist, und wenn wir sie begleiten, dass sie aus dieser Not herauskommt. It does something to you. Weil das bewirkt etwas in if, dir. If you're the one who makes the difference, you just go beyond. Wenn du die Person bist, die aber den Unterschied da ausmacht, dann gehst du einfach über die Grenzen hinaus. Compassion. Dieses herzliche Erbarmen. Doing something. Etwas zu tun. Doing something. Etwas zu tun. You know, sometimes we're just so indifferent. Manchmal sind wir so gleichgültig. We don't want the pain. Wir wollen das Leid nicht. We don't want the risk. Auch nicht das Risiko. We don't want the involvement. Wir wollen es da nicht einbringen. It costs energy, time. Naja, ist mit Energie verbunden, kostet auch Zeit. But God will reward us. Aber Gott wird es uns lohnen. He will reward us. Er wird es uns lohnen. And we will be so thankful in heaven. Und wir werden darüber so dankbar sein im Himmel. That we were a compassionate people. Dass wir Leute waren, die einfach Mitgefühl hatten. All of us have to grow in this. Und wir alle müssen darin wachsen. We have to do something. Wir müssen etwas tun. There's prisoners who are in prisons. Es gibt Leute in Gefängnissen. I can write one. Ich kann einem schreiben. I can pick one. Ich kann mir eine Person auswählen. And just write them. Just one. Der Person schreiben. Write the one and stay with the one. Schreib der einen Person. Hab eine Beziehung damit. And follow it through. Und dann geh aber einfach komplett durch. I mean, this guy could have just bound him and left him there. Ja, er hätte ihn ja verbinden können und ihn dann dort liegen lassen. That would have been okay. Das wäre doch okay gewesen. Could have taken him to the inn and said, sorry, I mean, do something for him. Oder er hätte ihn vielleicht zur Herberge gebracht. Naja, jetzt kümmerst du dich um ihn. But he walked it right through to the end. Aber er ist da einfach ganz durchgegangen und hat in allem gesorgt, was notwendig war. Let's pray together. Lass uns gemeinsam beten. First, I'd like to pray for you if you've never received Christ into your life. Zuerst möchte ich für euch beten, wenn ihr vielleicht noch nie Jesus empfangen habt. Jesus died on a cross, something like this one. Jesus starb an einem Kreuz, so ähnlich wie dieses vielleicht. Nails in his hands. Er hatte Nägel, die getrieben wurden durch seine Hände. Nails in his feet. Nägel in seinen Füßen. Because God loves us. Weil Gott uns liebt. Because God was thinking about us. Denn Gott hat an uns gedacht. And God thinks of each one of us. Und Gott denkt an jeden einzelnen von uns. The amazing thing about God is that God can focus his full attention on each one of us at the same time. Und das Erstaunliche ist, dass Gott einfach zur selben Zeit seine Aufmerksamkeit auf jeden einzelnen von uns richten kann. He knows you. Er kennt dich. He loves you. Er liebt dich. Watch this. Und schau. He feels your pain. Er spürt und fühlt auch dein Leid. And he did something about it. Und er hat auch etwas getan. He sent Jesus. Er hat Jesus gesandt. To suffer the death of a cross, auf dass er den Tod am Kreuz für dich stirbt, so that we could be united with him, auf dass wir mit ihm wieder vereint werden können. And though he is far away in heaven, und auch wenn er weit entfernt ist im Himmel, he promises that where 2 or 3 are gathered, so hat er doch versprochen, wenn 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, he is in the midst, dann ist er mitten unter uns. He loves you. Er liebt dich. He knows your name. Und er kennt deinen Namen. And he's waiting for you to ask him into your life. Und er wartet nur darauf, dass du ihn einfach in dein Herz bittest. Let's pray tonight. Beten wir heute Abend. Father in heaven. Vater im Himmel. Maybe there's somebody here. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. And they want to receive you. Und sie wollen dich empfangen. If you're here, pray with me a simple prayer. Wenn du heute Abend hier bist, bete ein einfaches Gebet. Pray these words. Diese Worte. God, forgive me. Gott, vergib mir. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. God, fill my heart with your love. Gott, füll mein Herz mit deiner Liebe. Say those words, God, fill my heart with your love. Sprich diese Worte aus. Gott, füll mein Herz mit deiner Liebe. Open my eyes. Öffne meine Augen. Change my life. Verwandle mein Leben, ändere es. In Jesus name. In Jesu Namen. You gotta say in Jesus name. In Jesu Namen. There's power in the name of Jesus. Und da ist eine Vollmacht im Namen Jesu. In Jesus name. In Jesu Namen. And for the church tonight. Und für die Gemeinde. If God is speaking to you. Wenn Gott zu dir spricht. Take a step and sponsor a kid. Dann mach diesen Schritt und unterstütze eines der Kinder. But let's all be a compassionate people. Aber lass uns alle einfach Leute sein, die ein herzliches Erbarmen haben, dieses Mitgefühl. When sympathy fills your heart, wenn Mitleid dein Herz erfüllt, turn it into compassion. Dann geh den Schritt weiter, dass es auch echtes Mitgefühl und Erbarmen ist. And do something. Und dann auch etwas tust. Father, I pray, Vater, ich bitte dich, that compassion would fill our hearts, dass dieses Mitgefühl unser Herzen erfüllt, to help a starving world, so sehr, dass wir einer hungernden Welt auch helfen. And I pray that your spirit would move in our hearts. Ich bitte dich, dass dein Geist sich in unseren Herzen bewegt. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. The reason we can be compassionate, der Grund dafür, warum wir dieses Mitgefühl haben können, is because we've received compassion. Ist der, dass wir selbst dieses Mitgefühl erfahren haben. From Jesus. Von Jesus. And if you don't feel compassion in your heart, wenn du das nicht spürst, dieses Mitgefühl, then go to him, dann geh zu ihm. And receive compassion from him. Und empfange dieses Mitgefühl von ihm. It starts with him. Es beginnt ja immer bei ihm. We cannot give what we haven't received. Wir können nicht geben, was wir nicht selbst empfangen haben. So if God has spoken to your heart tonight about sponsoring a child, wenn Gott heute Abend zu dir gesprochen hat, dass du eines dieser Kinder unterstützt. And I love those testimonies because quite a few of them said a teenager sponsored me. And I call her mama. Ich liebe diese Zeugnisse praktisch, denn bei den Zeugnissen konnten wir sehen, dass einfach Jugendliche da die Unterstützer waren und plötzlich damit zur Mama wurden. So, at that table there in the back, you can get information or you can sign up for a child tonight. Drüben gibt's den Tisch, da könnt ihr euch Informationen einfach abholen und dann eben auch ein Kind unterstützen. And there's also somebody even in our church that doesn't have a place to live. Es gibt auch jemanden in unserer Gemeinde, der hat keinen Ort, wo er leben kann. He's living outside in the cold. Lebt auf der Straße. He cannot work. Er kann nicht arbeiten. He has medical problems. Weil er Gesundheitsprobleme hat. And I have it on my heart to help him. Und ich habe es auf meinem Herzen, ihm zu helfen. And so we're collecting people who want to give maybe 10, 20 euro a month to find him a room. All he needs is a bed. So suchen wir nach Leuten, die einfach vielleicht 10, 20 Euro geben könnten, um ihm einfach eine Wohnung zu finanzieren. Eigentlich braucht er nur ein Bett. So if you have this on your heart to make a difference in someone's life right here in this city, in our church, then come see me afterwards. Wenn du es auf dem Herzen hast, einfach einen Unterschied zu machen für jemanden, der hier in der Stadt ist, dann kommt einfach zu mir und schaut einfach und sprecht mit mir. And now we'd like